Deutschlandfunk Kultur Interview. Im Bundestag gab es heute früh also die Orientierungsdebatte darüber, ob vorgeburtliche Bluttests Kassenleistung werden sollten. Bluttests, die dann zum Beispiel zeigen könnten, ob ein Kind das Down-Syndrom hat. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Mein Gast hier in dieser Stunde, die Journalistin Margret Heckel. Lassen Sie uns das vertiefen, Frau Heckel. Diese Tests gibt es ja schon länger. Man musste also bislang privat dafür zahlen. Jetzt die Frage, soll das von den Kassen bezahlt werden? Aber wir sind eben schon dahin gekommen, dass ja dahinter eine viel, viel größere Frage steht, nämlich die, wie willkommen sind Menschen mit Behinderung in Deutschland? Wir haben heute früh mit Claudia Wiesemann gesprochen, Direktorin vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Wir hören mal, was sie sagt. Ich gebe zu, da kann noch mehr getan werden. Ich glaube, für Familien mit Kindern mit Behinderungen, da ist noch Menge Luft nach oben. Aber insgesamt finde ich doch, ist die Stimmung in unserer Gesellschaft deutlich anders als in den 90ern. Und Menschen mit Trisomie sind willkommen. Und das freut mich, muss ich sagen. Ist das wirklich so, Frau Heckel? Sind Menschen mit Trisomie willkommen? Also mein Eindruck ist schon auch, dass sich vieles getan hat, aber es kann noch viel mehr getan werden. Also wenn wir uns zum Beispiel die Medien angucken, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jeder von uns in der persönlichen Bekanntschaft sowohl Kinder mit Behinderungen hat oder auch Menschen mit Trisomie 21. Also wo ist unser Zugang über die Medien? Und zum Beispiel in Sendungen im Fernsehen oder auch in den Serien, da sind sie doch noch relativ selten. Und es wäre eine gute Möglichkeit, sie dort zu integrieren, ganz normal und nicht eben so Spezialfilme zu drehen, wo sie dann wieder im Zentrum stehen. Also einfach die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Ausprägungen, auch die unterschiedlichen Arten, wie Familien damit umgehen, in ihrer Umgebung zu zeigen. Das würde mir persönlich auch ganz privat helfen, einen besseren Zugang zu finden, weil ich habe mir auch überlegt, in meiner unmittelbaren Umgebung gibt es niemanden. Und jetzt auf die Suche zu gehen, erscheint mir ein bisschen bemüht. Wir haben eben, Volker Findhammer hatte kurz einen Ton eingespielt von der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt, die gesagt hat, wir brauchen die Willkommenskultur. Sie hat ein Kind mit Down-Syndrom. Heute in der Süddeutschen ist ein Interview mit ihr. Und sie sagt, ja, man findet eben Mütter, die über ihr Leben mit dem Kind durchaus zu sprechen bereit sind. Vielleicht müsste das tatsächlich mehr gehört werden. In der Tat, das würde ich mir wünschen. Ich würde da gerne mehr drüber hören, mehr drüber lesen, mehr drüber sehen und natürlich auch es in der Öffentlichkeit begrüßen. Was man allerdings selten findet, sind Mütter, die sagen, ja, ich habe die Schwangerschaft abgebrochen, weil der Test mir gezeigt hat, ich erwarte ein krankes Kind. Ja, auch das wäre natürlich toll, wenn wir da Aussagen hätten, vielleicht sogar anonyme Aussagen, weil das natürlich ein unglaublich schwieriger Konflikt ist. Ja. Und also das muss für werdende Mütter und werdende Väter sind ja beide dabei, die ein unglaublicher Druck sein, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Wenn sich da jemand tatsächlich äußern würde, dann würden er oder sie oder beide zusammen, wie gesagt, auch anonymisiert uns wirklich auch helfen, ja, der Öffentlichkeit. Es werden nur 30% der Kinder geboren, wenn die Diagnose, nachdem man den Test gemacht hat, dann Down-Syndrom ergibt. Ja, und es hat sicherlich eben auch damit zu tun, dass die werdenden Eltern sich natürlich informieren, wie ist so ein Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom. Aber die Entscheidung kann man ihnen nicht abnehmen. Und ja, es ist sehr persönlich, sehr. Und deswegen führen wir auch diese unglaublich emotionale Debatte vollkommen zurecht. Es geht hier wirklich um elementare Fragen. Elementare Fragen, die wir also, Sie sagen, besprechen müssen, auch hier in den Medien, machen wir jetzt gerade. Aber es gibt sicher auch was zu tun in Sachen Inklusionsmaßnahmen an Schulen, verbesserte Infrastruktur, weiß ich nicht, im öffentlichen Nahverkehr und solche Sachen auch. Natürlich, also die Hilfen, die Familien mit Kindern mit Down-Syndrom, aber natürlich auch in der Erweiterung Kindern mit Behinderung gegeben werden müssen, die muss man auf jeden Fall ausbauen. Diese Menschen müssen ins öffentliche Leben rein, weil auch dann natürlich diese Ängste abgebaut werden können, wenn wir sie treffen, wenn wir mit ihnen umgehen, wenn wir mit ihnen mal gelacht haben oder ein Eis gegessen haben, dann haben wir doch allesamt einen vollkommen anderen Zugang dazu. Aber dafür müssen wir sie sehen und nicht irgendwo in Behindertenwerkstätten, wo sie dann irgendwo morgens mit dem Bus abgeholt werden und dann abends wieder zurückgebracht werden. Das ist schade. Die junge Frau, die heute früh im Deutschlandfunk war, hat in der Tat gesagt, es geht um Angst. Viele Menschen hätten Angst sozusagen vor ihr, weil sie nicht wissen, wie sie denn mit ihr umgehen können. Und da hat sie gemeint, ja, Also guckt doch mal her, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Genau, und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass wir das auch in den Medien öfters haben, weil dann können wir diese Angst schon mal angehen. Also ob wir es dann damit schaffen zu überwinden, da brauchen wir, glaube ich, das persönliche Treffen. Aber dass wir einfach schon mal in diese Situationen gedanklich uns auch reinversetzen können.